Liebe ist nicht nur ein Wort, sagen wir in diesem Gottesdienst. Liebe ist nicht nur ein Wort, sagt uns der Mann aus Nazareth, nachdem wir uns Christen nennen. Liebe ist nicht nur ein Wort. Das könnten vielleicht die erfahren, um die es uns in diesem Gottesdienst geht. Die Menschen am Rande unserer Gesellschaft, die wir allzu leicht abschreiben, denen Jesus aber Leben zuspricht. Weil Menschen vor 2000 Jahren Jesus erlebten und ihre Erfahrungen mit ihm schriftlich niederlegten, können auch wir heute aus Jesus und seinem Geiste leben. Seine Freunde erfuhren ihn als einen Mann, der Möglichkeiten des Lebens sah, wo alle anderen nur Tod vor Augen hatten. Der Wege der Gemeinsamkeit eröffnete, wo alle anderen nur Abgrenzung für ratsam hielten. Und sie gaben ihrer Freude über diesen Mann, der Leben weckte, Fantasie anregte, Brücken baute, in immer neuen Erzählungen Ausdruck. Wie Jesus sehen wir die Welt um uns. Männer und Frauen, Mädchen, Jungen, Kinder, die im Elend leben. Die eine andere Nationalität, eine andere Farbe der Haut oder der Überzeugung haben. Die zu einer anderen Gesellschaftsgruppe gehören als wir. Sind sie für uns unglückliche Wesen, denen das Schicksal leider hart mitgespielt hat, auf die nun wohl oder übel eine trostlose Zukunft wartet? Gehen wir einfach zur Tagesordnung über, die sagt, da soll sich der Staat drum kümmern oder die Gesellschaft? Oder haben wir den Blick, die Fantasie, die Energie Jesu? Sehen wir Möglichkeiten des Lebens, wo andere nur mit den Achseln zucken? Schaffen wir Gemeinsamkeit, wo andere die Verantwortung abschieben auf Heime und beamtete Fürsorge? Eröffnen wir Wege, die zum Leben führen? Nur wenn wir diese Fragezeichen auflösen zu einem beherzten Ja in konkreten Taten, die Menschen und Zustände verändern, dürfen wir uns mit Recht Christen nennen. Dann ist Liebe nicht nur ein Wort.